Erster, das Wort des Herrn kam wieder zu mir und er gab mir eine neue Botschaft. Zweiter, er sagte, du Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Ammoniter und sprich als Prophet gegen sie. Drei. Sag zu den Ammonitern, dass sie die Botschaft des Herrn hören sollen, weil sie über die Zerstörung des Heiligtums und das Exil Judas gejubelt haben. Vierter, deshalb werde ich euch den Völkern im Osten geben, damit sie in eurem Land wohnen und eure Ernte sowie eure Milch verbrauchen. Fünfter, ich werde die Stadt Rabba in einen Ort für Kamele verwandeln, während das ganze Land ein Platz für Schafe wird, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Sechster, der Herr sagt, dass ihr euch von Herzen über das Land Israel gefreut habt, indem ihr in die Hände geklatscht und mit den Füßen gestampft habt. Siebter, darum werde ich meine Hand gegen euch ausstrecken, euch den Völkern zur Plünderung überlassen und euch schließlich ganz aus der Liste der Nationen streichen. Achter, der Herr spricht auch über Moab, weil sie behauptet haben, dass das Volk Juda genauso wie alle anderen Völker sei. Neunter, deshalb werde ich die Grenzen von Moab öffnen und seine prächtigen Städte, wie zum Beispiel Beth Jeschimot und Baal-Meon, schutzlos machen. Zehnter, ich werde dieses Land zusammen mit dem Gebiet der Ammoniter den Völkern im Osten geben, damit man sich an die Ammoniter nicht mehr erinnert. Elfter, ich werde mein Urteil an Moab vollstrecken, damit auch sie am Ende erkennen, dass ich der Herr bin. Zwölfter, der Herr sagt, dass Edom sich schwer schuldig gemacht hat, weil sie sich grausam am Volk Juda gerecht haben. Dreizehnter, deshalb werde ich Edom bestrafen, indem ich Menschen und Tiere vernichte und das Land von Teman bis Dedan durch das Schwert zur Wüste mache. Vierzehnter, ich werde mein eigenes Volk Israel benutzen, um meine Rache an Edom auszuführen, damit sie meinen Zorn spüren und meine Macht erkennen. Fünfzehnter, der Herr spricht über die Philister, weil sie aus alter Feindschaft und mit großer Verachtung Rache an Israel nehmen wollten. 16. Darum werde ich meine Hand gegen die Philister ausstrecken, die Kreter vernichten und alle Bewohner an der Meeresküste ausrotten. 17. Ich werde sie hart bestrafen und mich an ihnen rächen, damit sie begreifen, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Urteil vollstrecke.